Sie haben Post. Liebes Tagebuch vom Frank in Schönhagen. Obwohl du ja ein privates Tagebuch bist, liegst du offen im Internet rum und jeder kann in dir mit den Ohren lesen. Und heute schreib ich mal was rein, mit meinem Mund. Du musstest dir ja einiges anhören. Grüne Linien, die nicht schmecken, Vorträge, die langweilig waren, verfälschte Blutdruckmessungen, komische Sportübungen und Handtuchtausch während aggressiver Muskelentspannung. Fehler, ich streiche aggressiv durch. Progressiv heißt es. Aber der Frank hat auch schöne Erlebnisse reingeschrieben. Hydrojet ist echt angenehm. Ärzte und Pfleger, die seine OP-Wunde in den Griff bekommen haben. Gute Übungen für die nervigen Fingerspitzen, damit bald wieder Gitarre gespielt werden kann. Am Wochenende gute Luft am Strand und ein toller Ausflug nach Dänemark mit dem lieben Kiel is Calling. Nun schlägt der Frank wohl Ende der Woche dich, liebes Tagebuch, zu und fährt wieder heim. Du aber bleibst noch lang in unseren Ohren. Eine schöne Erinnerung. Grüß mir bitte den Frank ganz herzlich und sag ihm bitte, Pommes sind gar nicht so gesund. Aber das will er bestimmt nicht hören. Ach was, das behältst du doch besser für dich. Liebe Grüße, Christian. Und damit herzlich willkommen zu meinem kleinen Reha-Tagebuch Frank Goes Schönhagen. Tag 19. Vielleicht denkt ihr ja, diese typischen Montage, auf die man gerne verzichten kann, gibt es nur im Erwerbsleben. Mit Kunden, die schwierig sind, Arbeitsabläufen, die nicht funktionieren, EDV-Systemen, die ausfallen und na, was auch immer. Ich kann euch sagen, im Rahmen einer Reha funktioniert das auch ganz genauso, beziehungsweise so ähnlich. Und alles in allem würde ich sagen, ich hatte heute ein Montagsmodell. Es ging mal wieder damit los, dass der Mensch über mir in der 6. Etage um 5.30 Uhr seine Bettflucht antrat. Okay, Klospülungen haben nun mal eine gewisse Grundlautstärke. Da will ich wirklich keinerlei Vorwurf machen. Aber muss man auf dem Weg dahin wirklich so einen Krach machen? Ich habe schon überlegt, ob der oder diejenige sich dabei nicht ernsthaft verletzt und ich eventuell besser dem Pflegepersonal Bescheid gebe. Ich bin jedes Mal geneigt, das zu tun und lausche, ob es Folgegeräusche gibt, die darauf schließen lassen, dass dort jemand hilflos ist. Das war aber bisher nicht der Fall, also unterließ ich die Meldung. Das Ergebnis war aber auch heute wieder, dass ich dadurch so aufgeschreckt bin, dass ich hellwach mit großen Augen in meinem Bettchen liege und nicht wieder einschlafen kann und dann irgendwann versuche, aufzustehen. Alles schön in Ruhe, denn es ist ja jede Menge Zeit. Frühstück ab 6.45 Uhr. Dort ging es wieder hoch her. Viel zu viele Leute. Ich hatte spontan keinen Hunger mehr und habe mich hauptsächlich mit Kaffee eingedeckt, um abzuwarten, ob der Hunger noch kommt. Eher aus Vernunftsgründen gab es dann ein Müsli. Nach dem Frühstück dann zur Abschlussuntersuchung. Gewicht messen 97,6 Kilo, danach Blutdruck, während ich mir die Turnschuhe anzog und von der Pflegekraft Hinweise für die Abreise bekam. Den ermittelten Wert kannst du in die Tonne kloppen. Die Untersuchung war dann mehr ein Ausfüllen von Formularen in meiner Anwesenheit. Mir egal, denn ich bin schon gedanklich auf Abschied eingestimmt. Danach habe ich bereitwillig an verschiedenen sporttherapeutischen Maßnahmen teilgenommen, wie auch gerne durch meine Hände ein letztes Mal warmen Raps fließen lassen. Das ist wirklich angenehm und erzielt deutliche Erfolge. Die Ergotherapeuten bekommen von mir sowieso eine 1+. Die Mittagszeit bestand aus einem Teller Rigatoni mit Bolognese-Soße. Anschließend dann Korrespondenz über Telegram, sowie einige erste Vorbereitungen für die Donnerstag anstehende Bahnfahrt und Packen der Koffer. Von 14.30 Uhr bis 15 Uhr war dann Wirbelsäulengymnastik. Herr Backhaus gibt sein Bestes, nicht hüpfend von einem Sitzball zu fallen, während er Hände, Arme und Beine von sich strecken soll. Nicht alle auf einmal, aber schön nacheinander. Das war ganz schön anstrengend und trotzdem erklimme ich die Treppen, um in die 5. Etage zu meinem Zimmer zu kommen. Dort halte ich wie gewohnt den grünen Transponder vor das Schloss, welches keine Freigabe gibt. Ich versuche es noch einmal, aber anstatt Biep Biep mit blauem Licht ertönt immer wieder ein Biep mit rotem Licht. Irritiert schaue ich auf die Zimmertüre, aber die Nummer stimmt. Ich stehe vor meinem Zimmer. Okay, es nutzt ja nichts. Ich muss also zum Empfang. 5 Etagen runter, durch die Bettenhäuser 1 und 2, 2 Etagen rauf, durch das Schloss zum Empfang. Ich teile mein Problem mit und man hält den Transponder vor irgendein Dingsi, welches dann eine grüne LED aufleuchten lässt und gibt ihn mir zurück mit den Worten, das müsste jetzt gehen. Müsste jetzt hätte mir schon signalisieren können, dass es wahrscheinlich nicht geht. Ich also quer durch das Schloss, 2 Etagen runter, durch Haus 1 und 2, 5 Etagen rauf, Transponder vor das Schloss und biep, rotes Licht. Keine Freigabe. Mist. Also wieder zurück. 5 Etagen runter, durch 2 Häuser, 2 Etagen rauf, durch das Schloss, quer durch zum Empfang. Geht immer noch nicht. Okay, ich schicke einen Techniker. Gehen Sie schon mal zum Zimmer. Backhaus trabt los, quer durch das Schloss, 2 Etagen runter, durch Haus 1 und 2, 5 Etagen rauf, warten. Der Techniker kommt und kann mit seinem Transponder aufschließen. Das Schloss ist es nicht. Sie brauchen einen neuen Transponder. Den holen Sie am Empfang. 5 Etagen runter, durch. Na, ihr wisst schon. Neuen Transponder geholt. Den Weg wieder zurück ins Zimmer gemacht. Tür öffnet. Ich falle klitschnass geschwitzt ins Zimmer, in den Sessel. Termin Ergometer. Verpasst. Monday. Danke. Seitdem bin ich etwas bedient und habe auch ein klein wenig schlechte Laune. Das Abendessen konnte darüber auch nicht hinweghelfen, zumal wir ja eigentlich in Kappeln Fisch essen wollten, was aber aus Gründen dann doch nicht gemacht werden konnte. Auch die Einladung zu einem Konzert, das im Haus stattfindet, hätte ich am liebsten ausgeschlagen. Bin aber trotzdem hin, um festzustellen, ich hätte sie besser ausgeschlagen. Nicht, dass es schlecht gemacht war. Der Junge hat an der Gitarre gegeben, was er konnte. Ich war nur einfach nicht in der Lage, mich darauf einzulassen. Dennoch saß ich artig dabei und habe zum Ende der Lieder geklatscht. Dazu gab es Flens. Tja, eigentlich war ich eben halt dort geblieben, weil zwei der Jungs, mit denen ich hier Kontakt habe, morgen abreisen. Wir sitzen im Anschluss noch zusammen und erzählen. Auf dem Weg in die Zimmer verabreden wir uns zum Frühstück. Damit werden die Karten morgen wieder neu gemischt und ich glaube nicht, dass ich für die letzten Stunden hier noch neue Kontakte knüpfen möchte. Wahrscheinlich fliege ich dann mal unter dem Radar. Ob es klappt, erzähle ich dann morgen. Bis denne.